Wenn wir uns ihrer erbarmten und das Unheil, das auf ihnen ist, hinwegnehmen, würden sie wahrlich in ihrer Auflehnung verharren und umherirren. Wir haben sie ja mit der Strafe ergriffen, aber weder unterwarfen sie sich ihrem Herrn, noch flehten sie demütig. Wenn wir ihnen dann ein Tor zu strenger Strafe öffnen, sind sie darüber sogleich ganz verzweifelt. Er ist es, der euch Gehör, Augenlicht und Herz hat entstehen lassen, wie wenig dankbar ihr seid. Und er ist es, der euch auf der Erde an Zahl hat wachsen lassen, und zu ihm werdet ihr versammelt werden. Und er ist es, der lebendig macht und sterben lässt, und auf ihn geht der Unterschied von Tag und Nacht zurück. Begreift ihr denn nicht? Aber nein, sie sagen das Gleiche, was die Früheren gesagt haben. Sie sagen, wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir dann wirklich auferweckt werden? Dies ist bereits zuvor uns und unseren Vätern versprochen worden, das sind nur Fabeln der Früheren. Sag, wem gehört die Erde und wer auf ihr ist, wenn ihr es wisst? Sie werden sagen, alles gehört Allah. Bedenkt ihr denn nicht? Sag, wer ist der Herr der sieben Himmel und der Herr des gewaltigen Thrones? Sie werden sagen, alles gehört Allah. Sag, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Sag, in wessen Hand ist die Herrschaftsgewalt über alles, der Schutz gewährt und gegen den kein Schutz gewährt werden kann, wenn ihr wisst? Sie werden sagen, alles gehört Allah. Wieso seid ihr denn einem Zauber verfallen? Nein, vielmehr sind wir zu ihnen mit der Wahrheit gekommen, aber sie sind wahrlich Lügner. Allah hat sich keine Kinder genommen, und kein Gott gibt es neben ihm. Sonst würde fürwahr jeder Gott das wegnehmen, was er erschaffen hat, und die einen von ihnen würden sich den anderen gegenüber wahrlich überheblich zeigen. Preis sei Allah, und erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Dem Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Sag, mein Herr, wenn immer du mir zeigst, was ihnen angedroht wird, mein Herr, dann stelle mich nicht unter das ungerechte Volk. Wir haben fürwahr die Macht dazu, dir zu zeigen, was wir ihnen androhen. Wehre mit dem, was besser ist, das Böse ab. Wir wissen sehr wohl, was sie dazu schreiben. Und sag, mein Herr, ich nehme Zuflucht bei dir vor den Anstachelungen der Satane. Und ich nehme Zuflucht bei dir davor, mein Herr, dass sie mich aufsuchen. Wenn dann der Tod zu einem von ihnen kommt, sagt er, mein Herr, bringt mich zurück, auf dass ich rechtschaffen handele in dem, was ich hinterlassen habe. Keineswegs. Es ist nur ein Wort, das er so sagt. Hinter ihnen wird ein trennendes Hindernis sein, bis an dem Tag, da sie auferweckt werden. Wenn dann ins Horn geblasen wird, dann wird es zwischen ihnen keine Verwandtschaft mehr geben an jenem Tag, und sie fragen sich nicht mehr gegenseitig. Wessen Waagschalen schwer sein werden, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Wessen Waagschalen aber leicht sein werden, das sind diejenigen, die ihre Seelen verloren haben. In der Hölle werden sie ewig bleiben. Das Feuer schlägt in ihre Gesichter, und sie werden darin erblasst sein. Wurden euch nicht meine Zeichen verlesen, ihr aber pflegtet sie für Lüge zu erklären. Sie werden sagen, unser Herr, unser Unglück hat uns besiegt, und wir waren irregehende Leute. Unser Herr, bringe uns aus ihr heraus, wenn wir rückfällig werden, dann sind wir wirklich ungerecht. Er sagt, seid darin verstoßen und sprecht nicht mit mir. Gewiss, eine Gruppe von meinen Dienern pflegte zu sagen, unser Herr, wir glauben, so vergib uns und erbarme dich unser, denn du bist der Beste der Barmherzigen. Aber ihr nahmt sie zum Gegenstand des Spottes, bis ihr ihretwegen meine Ermahnung vergaßt, und ihr pflegtet über sie zu lachen. Ich habe ihnen heute, dass sie standhaft waren, damit vergolten, dass sie die Erfolgreichen sind. Er wird sagen, wie viele Jahre habt ihr in der Erde verweilt? Sie werden sagen, verweilt haben wir einen Tag oder den Teil von einem Tag. Doch frage diejenigen, die zählen können. Er wird sagen, ihr habt nur ein wenig verweilt, wenn ihr doch nur wüsstet. Meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet? Doch erhaben ist Allah der König, der Wahre. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Herrn des ehrwürdigen Thrones. Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn, gewiss den Ungläubigen wird es nicht wohl ergehen. Und sag, mein Herr, vergib mir und erbarme dich, denn du bist der Beste der Barmherzigen.